Wiedersehen, die Zeit mit euch war wunderschön und die Party, die geht weiter. Auch wenn wir jetzt schon gehen, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunderschön und die Party, die geht weiter. Auch wenn wir jetzt schon gehen. Auf Wiedersehen, die Zeit mit euch war wunderschön, doch die Party, die geht weiter, auch wenn wir jetzt schon